In Rastatt werden Passanten mit Messern angegriffen. Doch die Bullen fokussieren sich auf Hänger, die nur kiffen. Langsam hab ich es begriffen, das ist Geldmacherei. Eines von vielen Dingen, die unser Drecksstaat vergeigt. Ich sag 1312 und das meine ich auch so. Cannabis ist verboten, aber nicht der scheiß Alkohol. Es wird den Kleinen befohlen, sie sollen aussagen. Doch ob mit oder ohne Aussage, müssen sie es ausbaden. Sie kommen mit Tricks an und lassen die Jugend singen, bis sie sie so weit bringen, dass sie sogar ihren Bruder ficken. Nur wegen bisschen Gekiffe wird Leben zerstört. Wenn man dämlich ist und dann redet beim Polentenverhör, bekommen den Führerschein weg. Im Freundeskreis gibt es Stress, die Eltern streiten sich jetzt, denn sie zahlen einen Batzen Geld an den Staat. Ist nicht so, dass die Steuern reichen, der Verstoß gegen BTM wird immer teuer bleiben. Ich könnte es euch beweisen, meine Leute hat es auch erwischt. Ein paar Mal auf damaligen Partys, bisschen Kraut gekifft, nichts verbrochen, doch mussten ohne Grund abpissen. Ist es dann positiv, müssen sie vor Gericht nachsitzen. Das ist Teil davon, was in deutschen Rap-Texten Thema ist. Doch die ganzen Rap-Fans heutzutage verstehen das nicht. Früher haben nicht alle davon gerappt, heute fast jeder. Denn heute bist du für jede kleine Scheiße Straftäter. Mich macht das wütend, wenn ich sehe, dass ihr Keks Straßen-Rap-Texte nachrappt, doch gar nichts checkt. Ein weißer Rapper meinte mal, ey, die spitten meinen Scheiß nach, doch wissen nicht im geringsten, was ich damit gemeint hab. Ihr ruft ACAB, weil man das halt da so rappt. Ich rufe ACAB, weil ich aus Erfahrung spreche. Und glaubt mir, sowas zu behaupten ist ganz sachlich, weil 1312 keine Meinung, sondern Fakt ist. Rafft's nicht, weil ihr in der Scheinwelt seid. Doch wundert euch, wenn in Deutschland die Crime Rate steigt. Es geht nicht um Verbrechen, nur wie krieg ich mein Geld rein bei der scheiß Polizei. Du weißt 1312. Ihr rafft's nicht, weil ihr in der Scheinwelt seid. Doch wundert euch, wenn in Deutschland die Crime Rate steigt. Es geht nicht um Verbrechen, nur wie krieg ich mein Geld rein bei der scheiß Polizei. Du weißt 1312. Sie tun so, als wären wir kriminelle Gangster, doch sie werden mit sowas unsere Welt nicht verbessern. Hinten in der Gasse ist jemand beraubt, grad nen Millionär. Die Bullen rennen lieber Kindern mit Bauchtaschen hinterher, halten nur Ausschau, wo Gras gerade geraucht wird, als hinten eine Frau in der Sackgasse missbraucht wird. Aus dem Fall kann man nämlich finanziell nichts rausholen, doch kiffen Jugendliche, zählen sie die sofort ins Auto. Was soll der Scheiß, sag mal, schämt ihr euch nicht? Ich hoffe, irgendwann werdet ihr durch den Knebel erstickt, wenn ihr's mit echten Verbrechern zu tun habt in eurem Drecksjob. Wart nicht vorbereitet, ihr verschwendet Zeit mit Kiffstoff. Nehmt doch einfach nur die Leute hoch, die dealen, aber lasst doch die Endkonsumenten in Frieden. Tut es den Eltern zuliebe, scheiß auf alles, was ihr verdienen könntet. Ich mein, die Hero-Junkies lasst ihr doch auch am Bahnhof liegen, um ihren NATO kriechen, also fahrt mal runter mit euren Ermittlungen gegen Kiffer nur für Umsatz. Doch statt für Ordnung zu sorgen in diesem Land, schaut der Bulle, wenn ich pisse, mir auf meinen Riesenschwanz. Ihr rafft's nicht, weil ihr in der Scheinwelt seid. Doch wundert euch, wenn in Deutschland die Crime Rate steigt. Es geht nicht um Verbrechen, nur wie krieg ich mein Geld rein bei der scheiß Polizei. Du weißt 1312. Ihr rafft's nicht, weil ihr in der Scheinwelt seid. Doch wundert euch, wenn in Deutschland die Crime Rate steigt. Es geht nicht um Verbrechen, nur wie krieg ich mein Geld rein bei der scheiß Polizei. Du weißt 1312. 1312, was für Freund und Helfer, die wollen euer Geld, Mann, und euch täuschen, Dreckstaat. ACAB, guck, was ihr macht für die Löhne. Die halbe Jugend will euch abziehen und töten, ab in die Hölle mit euch. 1312. Was für Abpissen, spaß dich bis in deine Fratze, Mann, am Arsch mit dem Kacktest. 1312, ihr macht peinlichen Scheiß, Alter, mach mal nicht auf heiligen Schein.